Yeah. Rain 2011. Als ich 2003 Gasheim verließ, blieb alles zurück, was war als eine heile Welt beschrieb. Ich zog auf einem Dorf in die Nähe von einer großen Stadt. Endlich frei und keine Regeln, so nach dem Motto, lebe dein Leben. Eigentlich war alles schön, von Dienstag bis Freitags auf Arbeit. Montags in der Schule und Samstag und Sonntag sacke ich frei. Ich ging in die Stadt zu ein paar Bekannten, da blieb zu Hause einfach am Gammeln. Wie schon gesagt, eigentlich war alles cool und doch hat irgendwie was gefehlt. Ein Freund, der immer zu mir schlägt. Scheiß drauf, jetzt ist es zu spät. Egal was war und auch noch kommen mag, ja, ich gehe meinen Weg. Ich bleib mir selber treu und lieber allein. Ich mach alles allein, denn nur so weiß ich, wird's wohl das Beste sein. Das Beste sein. Ja, Mann, ich glaub, so wird's wohl wirklich das Beste sein. Ach, scheiß drauf. Und so blieb es bis heute, ohne zu wissen, wer es wirklich ehrlich mit mir meint. Ich hab drauf geschissen und ließ mich immer wieder darauf ein, weil gegen falschen Leuten zu sein, doch jetzt ist Schluss, weil ich mir das nicht mehr geben muss. Lieber bleib ich allein, ganz allein bei mir daheim, ganz sorgenfrei wird's nicht sein, doch wen interessiert's? Nichts ist für immer, auch nicht dein bester Freund, das hab ich kapiert. Egal was war und auch noch kommen mag, ja, ich gehe meinen Weg, ich bleib mir selber treu und lieber allein. Ich mach alles allein, denn nur so weiß ich, wird's wohl das Beste sein. Das Beste sein. Ach, egal, da bin ich halt allein. Allein bin ich immer noch viel besser dran. Denn wer auf mich scheißt, auf dich scheiß ich auch. Und sowieso, ab jetzt weiß ich Bescheid. Ich lass mich nie wieder darauf ein. Egal was war und auch noch kommen mag, ja, ich gehe meinen Weg, ich bleib mir selber treu und lieber allein. Ich mach alles allein, denn nur so weiß ich, wird's wohl das Beste sein. Das Beste sein. Egal was war und auch noch kommen mag, ja, ich gehe meinen Weg, ich bleib mir selber treu und lieber allein. Ich mach alles allein, denn nur so weiß ich, wird's wohl das Beste sein. Das Beste sein.